Laut Meldung der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap News hielten die Literaten Südkoreas am 2. Mai auf dem Gangnam-Platz in Seoul im Namen der Schriftsteller gegen die Saatstationierung und für Frieden eine Pressekonferenz ab und verlangten von den USA den sofortigen Abzug vom Raketenabwehrsystem Saat als Kriegsungeheuer.